Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Die Menschen hören gerne die Elite. Die Menschen hören gerne die Elite. Du bist ein Mensch und du hörst gerne die Elite. Du bist ein Mensch und du hörst gerne die Elite. Die Menschen hören gerne die Elite. Die Menschen hören gerne die Elite. Du bist ein Mensch und hörst gerne die Elite. Du bist ein Mensch und hörst gerne die Elite. Hallo und herzlich willkommen. Mit dem Aussetzen und dem Zeilenende. Hallöchen. Ich dachte, wir machen noch die Brücke zur letzten Folge und kloppen den Leuten nochmal den Glaubenssatz ins Ohr. Sind wir jetzt der große Sekten-Podcast? Du möchtest der Elite ganz viel Liebe und finanzielle Zuneigung spenden auf patreon.com/dieelitepodcast. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf das Dilemma hinweisen, das du in der letzten Folge aufgemacht hast. Wenn du mir jetzt diesen Glaubenssatz einpflanzt, und ich bin hier ja gerade der einzige Zuhörer, dann ist das nicht nur ein Nullsummenspiel, dann ist das sogar ein Minussummenspiel für mich. Weil ich Geld reinschmeiße und wir das 50-50 teilen. Ja, merkst du. Nee, in dem Fall nicht du, sondern alle anderen Zuhörer da draußen. Willkommen, wir reden heute über ein Thema, das du vorbereitet hast. Das Teilnehmer hat ein Thema. Moment, stopp. Ich habe gesagt, wir könnten über dieses Thema sprechen, nicht, dass ich das Thema vorbereite. Gut, aber es gibt ja eine Herleitung, wie du zu diesem Thema kommst und was dieses Thema ausmacht. Und das wiederum kannst du erklären, weil ich habe keine Ahnung, ja, worum also, es geht. Es begab sich vor einiger Zeit, als das Zeilenende auf diesen obskuren Dating-Plattformen war. Sie kennen sie alle. Und dabei ist mir aufgefallen, mir ist damals aufgefallen, dass es ein sehr verstörendes Phänomen gab. Damals. Nämlich, dass Menschen irgendwie die Fotos von anderen Menschen geklaut haben und sich damit eine fremde Identität in diesen Datingportalen gegeben haben. Hast du wieder geglaubt, du datest Jason Statham? Nein, ich habe geglaubt, dass ich Weird Al Yankovic date und war dann doch sehr enttäuscht. Als er Jason Statham stand? Ja, das war sehr traurig. Mist. Ja, schon wieder daneben gegangen. Nein, tatsächlich, mir ist das nicht passiert, aber mir ist das, also ich kannte dieses Phänomen schon vorher. Das ist ja ein altbekanntes, ne? Du gibst dich als jemand anderes aus, klaust die Bilder von irgendjemandem, machst dir die Mühe im Internet irgendwie den Social Media Account von dem zu stalken und die besten Bilder rauszusuchen und auch die passenden. Und was jetzt wohl neu passiert ist, das habe ich mir erzählen lassen, ist, dass sich Leute offenbar für ihre Dating-Plattformen von Midjourney und Co. Bilder generieren lassen. Das heißt, die machen sich noch nicht mal die Mühe, eine echte Person sich rauszusuchen, als die sie sich ausgeben wollen, sondern die sagen einfach, ich möchte 1,80 Meter groß sein, lange, wallende, blonde Haare mit roten Strähnchen haben, dazu einen Schnurrbart, ein Kassengestell und eine fiese Hasenscharte. Und schwupps haben die ihr Dating-Profilbild. Okay, lassen Sie sich dann auch Ihr Dating-Profil irgendwie textlich noch zusammenschreiben? Das war dann tatsächlich die nächste Frage, die sich mir da gestellt hat. Also ich meine, sowas erkennt man ja auch. Aber lassen sich diese Leute dann das hat mich beschäftigt. Wie stellst du dir vor, datet man jemanden, der sich nur hinter einem KI-generierten Bild versteckt? Na, die Schwierigkeit wäre ja tatsächlich, dass am Ende des Tages spätestens bei einem Date da nicht die Person steht. Ja gut, das Problem hattest du ja früher auch schon. Ja, darauf will ich aber raus. Also deswegen schwierig. Ja. So. Spätestens wenn du den Realitätsabgleich über, keine Ahnung, FaceTime, Skype, WhatsApp-Video oder was auch immer du von einem Date machst, einfach um so einen Realitätsabgleich zu haben, spätestens da fliegt das Ding auf, also dementsprechend, Ich muss zugeben, dass ich offenbar, dass ich sehr unbedarft bin, aber das ist offenbar irgendwie so ein Ding, was homosexuelle Männer eher haben, als dass sich heterosexuelle Frauen da Gedanken darüber machen müssen, dass ich meistens gar keinen Realitätsabgleich gemacht habe, sondern einfach das Treffen in die Öffentlichkeit verlegt habe, dass ich schnell flüchten kann. Naja gut, ich meine, du hast ja auch gewisse, also ich unterschätze jetzt, glaube ich, nicht die KI, wenn ich sage, der Unterschied zwischen einem KI-Bild und einem, hey, da war schlechte Beleuchtung, wir haben trotzdem ein Foto gemacht, Bild, was ich meine? Naja, aber du kannst ja KI ja auch sagen, lass es aussehen wie ein Schnappschuss bei schlechter Beleuchtung. Ja, aber sieht das dann wirklich aus wie ein echter Schnappschuss bei schlechter Beleuchtung? Das ist ja letzten Endes nur eine Frage der Lernkurven. Und wenn es jetzt noch nicht funktioniert, ist das eine Frage von Wochen und Monaten, bis das tatsächlich auch funktioniert. Okay, aber worüber du eigentlich reden möchtest, ist also, wie geht man eigentlich beim Dating um, wenn Menschen Fake-Profile erstellen? Nur eben nicht mehr mit geklauten Fotos, sondern mit KI-generierten Fotos. Das ist eine Frage, aber was mich dann noch weiter beschäftigt hat, ist, du hast ja gefragt, lassen Sie sich auch die Texte erstellen. Was passiert eigentlich, wenn nicht mehr ich das Zeilenende mit dem Aushilfsjedi chatte und dem Nachrichten mit meinem blond gelockten Hasenschattenbild schicke, sondern ich da tatsächlich ChatGPT hinterhänge, der dir mit dir flirtet? Also ich habe ja, als du das Thema angebracht hast, habe ich ja zumindest schon mal überlegt, wie man es auf die Spitze treiben könnte. Ich mag es, wenn du es auf die Spitze treibst. Und dann treiben wir es doch direkt mal auf die Spitze. Das ist doch, dann sparen wir uns nämlich dieses Vorgeplänkel. Ich weiß nicht, ob du diese lustigen Dating-Formate kennst, die es im Fernsehen früher gab. Ich kenne das, da, wo man sich die Klappe aufmachen kann, um den Penis eines Menschen als erstes zu sehen. Da wurden beispielsweise Eltern gebeten, sich doch erstmal die Dating-Kandidaten anzuschauen und dann einen für die Tochter rauszusuchen oder eben die Dating-Kandidatinnen rauszusuchen und für den Sohn oder eben vice versa, wahrscheinlich irgendwann gab es da auch Toleranz-Varianten mit schwulen Männern und schwulen Kandidaten. Ja. Und lesbischen Kandidatinnen und lesbischen Kandidatinnen. Mhm. Ja. Fakt ist auf jeden Fall so dieses Thema. Und dann gab es ja dieses klassische, lass deine Freunde für dich swipen. Ja. Wo du dann auch nur denkst, ob das die beste Idee ist, meinen Freunden. Nein, glaub mir, ich hab's ausprobiert. Nein, das ist keine gute Idee. Lass mal die swipen, die kennen mich am besten, wo du denkst, was da am Ende auf der anderen Seite vom Tisch sitzt beim ersten Date. Nee, bitte nicht. Auf alle Fälle gibt es ja noch die KI, die Computervariante. Du gibst quasi ein, was du bist. Du gibst quasi ein, was du suchst. Ja. Und du swipest nicht selber, sondern der Computer matcht dich. Ja, gut. Das ist ja aber auch jetzt kein neues Phänomen. Das ist doch das Geschäftsmodell von Parship, meine ich, oder? Also im Grunde gibt es dann, ja, es gibt auch ganz viele andere Partnervermittlungs- die dann quasi so einen richtigen professionellen Persönlichkeitstest dahinter stecken und dann sagen, ja, nee, also das passt definitiv nicht, das passt definitiv, supi, und was weiß ich was, und ja. Mhm. Gut. Jetzt wäre ja quasi, also entweder du lässt einen Computer entscheiden für dich, oder du lässt andere Freunde. Mhm. Freunde oder Familie für dich entscheiden. Ach du Scheiße. Jetzt gäbe es ja noch die Möglichkeit, dass du quasi dein Dasein, wie du bist, einfach nur in einen Computer eingibst. Du musst noch nicht mal deine Präferenzen eingeben, sondern nur, wer du bist. Und dann schickst du die KI los. Die künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz wird mit anderen künstlichen Intelligenzen, also mit anderen künstlichen Avataren quasi, miteinander sprechen. Ja. Und diese Gespräche werden dann auch natürlich dokumentiert. Und also nur, damit ich das soweit richtig verstehe, ich sag ChatGPT, such mir bitte einen neuen Freund. Und dann ruft ChatGPT bei Midjourney an und sagt, hier, ich habe das Zeilenende, das möchte einen neuen Freund. Sag mal, hast du was im Angebot? Das sind so seine Stats. Nein, also, du hast DateGPT. Ja. Und bei DateGPT gibst du quasi das Zeilenende ein. Du sagst so ein bisschen, wer du bist. Ja, hallo, ich bin das Zeilenende, ich schmeiße gerne Steine. Manchmal baue ich auch mit Steinen gerne Lego. Und ansonsten finde ich Kapitalismus scheiße. Gut. Dieses Profil wird quasi als ein Chat-Teilnehmer losgeschickt. Ja. Und trifft auf alle anderen Chat-Teilnehmer. Und dadurch, dass ja der Computer ganz, ganz viel kann, kann er ja quasi jedes Gespräch eins zu eins simulieren. Ja. Das ist generell immer los mit, hallo, wie geht's? Wie gut? Gut, dir? Ja. So. Und dann hast du quasi all diese verschiedenen Date-Avatare, die miteinander reden. Und so nach, keine Ahnung, 20 ausgetauschten Dialogsätzen, hast du dann quasi so ein Gefühl, ob das passt oder nicht? Ja. Also wenn die beiden Chat-Avatare dann noch sinnvoll miteinander sprechen, dann bekommen die beiden Teilnehmer jeweils ihren Chat dargestellt. Ja. Also es geht natürlich immer los mit, hi, wie geht's? Gut, dir? Ja, auch gut, ja, wie ist Wetter? Tralala. So. Und du hast dann halt irgendwie, dadurch, dass du, keine Ahnung, alle möglichen Sachen eingegeben hast am Anfang, hast du dann halt tatsächlich direkt so Präferenzen in Gesprächen. Keine Ahnung, du hast da zum Beispiel, hi, wie geht's? Ja gut, meinen Porsche habe ich gestern gewachst, und dann geht das Gespräch einfach ganz normal weiter und du merkst dann auch so, na okay. Nein, tut es nicht. Das ist nicht unbedingt der passende Match. Das Steine werfen auf Porsche könnte nicht matchen. Aber du kriegst auf jeden Fall direkt schon auch 20 Sätze ausgetauscht mit. Das heißt auf Deutsch, du hast bereits eigentlich einen Chat miteinander geführt. Du sparst dir also auch diesen ganzen Bums am Anfang, dieses ganze nervige Hin- und Hergeschreibe. Sondern du fängst dann irgendwann an, so keine Ahnung, nach 30, 40 Sätzen dann irgendwann mal selbst zu schreiben. Und sagst so, ja, wir sind uns ja schon ziemlich einig, dass wir uns treffen wollen. Cool, wo wollen wir uns hin? Oder DateGPT macht dir selbst schon das Date eigentlich fertig, weil du hast ja, also im Grunde muss ja dann die Location matchen. Und spätestens da, wenn da dann der Match nicht ist, also sprich der eine kommt dahin, der andere kommt dahin, denkst du dir, was ein Arschloch hat mich versetzt, aber immerhin, hey. Ja, also dann ich verstehe das. Also dann könnte DateGPT ja quasi also nicht nur die Location auswählen, sondern gleich auch quasi buchen, wenn es ein Restaurant ist, beispielsweise. Ja. Eigentlich könnte DateGPT dann doch auch selber hingehen, oder? Nein. Also mal ganz ernsthaft, ich meine, ich muss ja dann quasi das auswendig lernen, was die KI für mich schon gedatet hat. Nein, die KI hat ja in deinem Sinne gehandelt. Also der Match findet ja dann nur statt, wenn du quasi dann auch, wenn das auch wirklich matcht, also wenn wirklich die Sätze dann irgendwann so zueinander kompatibel waren, wenn, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel, du hast, ja, es gibt zum Beispiel einen ziemlich genetischen Zwilling zu dir. Ich hoffe nicht. Der ist relativ nah an dir dran, er ist ein bisschen maskuliner, er ist ein bisschen dominanter. Hey, was soll das denn heißen? Er ist ein bisschen maskuliner, ein bisschen dominanter, vielleicht so ein bisschen, ja, also er ist eher so ein Domtop. Ja. Möchtest du irgendwie mir was unterstellen? Nein, ich wollte nur drauf. Ich komme dir da gleich durch die Leitung, Freundchen. Ich wollte nur drauf raus. Jetzt das Problem. In dem Chat, in dem Date-GPT-Chat kommt raus, der sitzt in Konnewitz und du eben nicht. Ja. Das ist dann von der Distanzkompatibilität her einfach zu hoch. Was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber dann wird es sich ja tatsächlich anbieten, wenn man dann könnte man ja quasi eine Fernbeziehung führen. Und dann wäre es auch gar nicht so blöd. Dann kann man die ja gleich virtuell führen. Da kann man einfach die beiden Date-GPT-Instanzen weiter miteinander sprechen lassen. Und die können sich dann ja, auch zusätzlich gleich noch Bilder generieren, so wie ich nur noch so ein bisschen optimaler, dass ich die Bedürfnisse von dem noch besser abdecke. Und dann haben wir zwei glückliche Instanzen von DateGPT miteinander verkuppelt. Das ist voll super. Ich dachte, das Ziel von Dating ist dann irgendwann doch nochmal irgendwann menschliche Komponente. Ja, also menschliche Interaktion wäre mir ja eigentlich auch ganz recht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wann ich die letzte menschliche Interaktion hatte, schwierig. Lange her. War irgendwann letztes Jahr. Wann warst du das letzte Mal beim Bäcker? Vor ziemlich genau 3 Stunden. Das ist eine menschliche Interaktivität. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also diese Kohlenstoffverkaufseinheit hinter der Kasse würde ich jetzt nicht menschlich nennen. Und wie ist es mit Menschen im Büro? Wie ist es mit Menschen auf der Straße? In Kneipen? In Freizeitparks? Im Urlaub? Ich würde da auch nicht so weit gehen, das, die als Menschen zu bezeichnen. Oh, okay. Also ja, also ich freue mich gerade tatsächlich für die beiden DateGPT-Instanzen, dass die offenbar glücklich zueinander gefunden haben. Ja, aber kämen wir mal zu, also das wäre jetzt so das Extrem, also quasi, dass du quasi schon gar nicht mehr irgendwie irgendwen für dich entscheiden lässt, sondern schon die KI entscheiden lässt und quasi auch schon miteinander reden lässt, so dass du quasi wirklich dir diesen ganzen Bums am Anfang komplett sparen kannst. Du hast einfach nur die Basic-Informationen und dann kannst du quasi damit loseimern. Also es erinnert mich so ein bisschen daran, wie Mutter Zeilenende mich einmal dezent darauf hinwies, dass der Sohn von einer ihrer Freundinnen ja übrigens auch und turns out, sie haben sich das quasi schon ausgemalt, dass wir zusammen sind. Es war deine Mutter und der Sohn. Nein, meine Mutter und seine Mutter. Also es hat nicht mehr viel gefehlt und sie hätten schon das Aufgebot bestellt, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Ist deine Mutti eine KI? Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Mutter eine KI ist. Also sie weiß alles, aber es ist nicht immer unbedingt richtig. Magst du eine Folge über deine Mutter machen bei Gelegenheit? Es gibt ja einen Blog, den ich geschrieben habe. Ja. Da gibt es Geschichten über Mutterzeilenende. Das kann jeder gerne selber lesen. Und ja. Also ich wollte es nur nicht abwürgen. Ich wollte jetzt nur diesen ganzen Geschichten Raum einräumen, aber halt an anderer Stelle. Nein. Aber das Prinzip ist ja trotzdem das Gleiche, oder? Also ich meine, das hat ja jeder schon mal mitgemacht irgendwie so, dass Mütter einen untereinander verkuppeln wollten. Nein. Nicht? Tanten? Freunde? Nein. Bedingt. Okay, also es fühlt sich sehr weird an, kann ich dir sagen. Wenn der Mutter-Algorithmus quasi schon beschlossen hat, dass ihr zusammen seid. Aber mal zurück zu deiner grundsätzlichen Fragestellung. Wo ist jetzt das Problem, ob das jetzt ein geklautes Fake-Bild ist oder von einer KI? Das Einzige, was es nicht kann, ist, du kannst es nicht per Bildsuche rückverfolgen und direkt von vornherein rausfinden, dass es Bullshit ist, aber... Naja, also damals hat man sich ja wenigstens noch Mühe gegeben. Manche KI kostet was und du musst ja trotz allem Zeit investieren, um dir so ein Bild zusammenzuklickern. Ja, aber du musstest ja damals erstmal überhaupt den perfekten Menschen finden, der du sein wolltest. Wieso? Ich dachte, die nehmen einfach alle Jason Statham. Nein. Es soll auch Menschen geben, die auf Danny DeVito stehen. Ja, die können sie ja auch machen. Besser aber blöd, wenn man sich das, wenn man so jemanden haben möchte und dann halt so ein Jason Statham Profilbild hat. Tja, aber dann nimmt man halt einfach Jason Statham. Was ist diese Hetero-Obsession mit mäßig gut aussehenden Muskelbergen aus Hollywood? Ich wollte jetzt nur einfach, die können auch, keine Ahnung, mir fällt jetzt dieser bescheuerte Name, Daniel Radcliffe nehmen. Okay. Daniel Radcliffe? Naja, du brauchst, ja. Jason Statham erfüllt, glaube ich, so mehrere Tribes, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee. Den kannst du sowohl als Hank irgendwie darstellen, als auch anderes, ne? Oder? Ich wüsste nicht, was er sonst sein sollte, außer Hank. Also ich müsste mir jetzt nochmal die tiefgehenden Grinder-Drives drauf schaffen. Für einen Jock ist er zu alt, für Es gibt den jungen Jason Statham, da gibt's Bilder von ihm. Da ist er aber auch schon zu alt. Es gibt noch jüngere Bilder. Der war ja wahrscheinlich noch nicht so muskulös. Okay. Ich meine, das bist ja dann nicht mehr du. Du bist ja mehr als irgendwelche Parameter in irgendeinem Vorhersagemodell. Ja, aber warte mal, stopp mal. Die Bilder waren davor ja auch schon geklaut. Die waren auch falsch. Also, der Unterschied ist doch marginal, weil am Ende des Tages sitzt spätestens beim Date nicht die Person dort, die du auf den Fotos gesehen hast. Mir geht's auch tatsächlich gar nicht um die Bilder allein, mir geht's um die Möglichkeit, die KI insgesamt bietet. Und du hast es im Prinzip schon auf die Spitze getrieben, wo ich am Ende hin wollte. Cool, perfekt. Du wirfst mir ein Thema zu, ich warte, bis du es erklärt hast und ich treib's einfach nur auf die Spitze. Ja, genau, das war eigentlich der Plan, der Geheime hier. Das ist das Konzept, dieses Ding. Ja gut, ich meine, wir können doch mal Rekurs nehmen auf die letzte Folge. Ich meine, es gibt auch Menschen, die meine, ja klar, du kannst natürlich auch die KI bitten, dir Glaubenssätze zu schreiben, dass du deinen Menschen quasi manifestierst und anziehst. Ja gut, also da ist es ja total hilfreich. Du brauchst, wie gesagt, dann brauchst du Midjourney und ChatGPT. Mhm. Dann kannst du ja die Beziehung zu deinem perfekten Menschen führen. Na, du manifestierst einfach, du manifestierst und während du manifestierst, manifestieren ist ja so eine verbale Sache. Also ich glaube, die meisten Menschen denken sprachlich. Mhm. Also nicht unbedingt, dass sie sagen, aber sie denken schon irgendwie in Sätzen oder in Wörtern. Und statt das einfach nur zu denken, kannst du das ja auch in deine Tastatur eingeben und dann so ein Bild erschaffen. Und dann manifestierst du noch ein bisschen weiter, so ein paar Charakterzüge vielleicht. Und damit fütterst du dann auch eine KI und dann kannst du deine perfekte virtuelle Beziehung führen. Das Tragische ist nur, die Person, so sehr du es manifestierst, steht am nächsten Tag nicht vor deiner Tür. Ja, das macht nichts. Und auch am übernächsten Tag nicht. Das macht nichts. Da kann man ja trotzdem eine Beziehung mitführen. Ja, möglich, aber es ist halt immer noch nicht diese echte menschliche Interaktion. Ach, was ist denn echte menschliche Interaktion schon? Warum soll es darauf hinauslaufen? Ich meine, du suchst ja immer nur dein perfektes Gegenstück. Okay, ich versuch's dir mal in deiner Sprache zu erklären. Mhm. Stell dir vor, du stehst auf der Straße. Mhm. Und du hast einen Molly in der Hand. Mhm. Oder du hast einen Stein in der Hand. Mhm. Dann ist es ja total sinnlos, den irgendwo einfach nur in die Pampa zu werfen. Stell dir vor, du stehst auf einem komplett leeren Platz und du wirfst einen Molly oder einen Stein einfach nur ins Leere. Mhm. Wenn auf der anderen Seite ein Polizist steht, der so ein Schild hält, das dann diesen Molly, an dem der Molly abprallt, oder der Stein, der dann irgendwie auf sein Schild fliegt oder im Notfall den Stein nimmt und zurückwirft, was so ein bisschen Aktion-Reaktion-mäßig. Weißt du, das ist so menschliche Interaktion. Ich weiß nicht ansonsten, was du in deiner Freizeit machst. Ich kenne nur diese Seite von dir freizeitmäßig gerade. Und das ist so der Punkt, weißt du? Diese menschliche Interaktion. Mein Bewährungshelfer hat gesagt, ich soll weniger davon haben. Ja, aber ich versuche dir nur klarzumachen, es ohne quasi andere Menschen bist du einfach nur jemand, der einen Stein ins Leere wirft. Das ist so. Naja, aber ich kann ja, wenn ich jetzt so, wenn ich so einen virtuellen Kopf habe, dann kann ich den ja auch einfach virtuell hacken. Ja, du kannst ihn dann auch mit virtuellen Steinen bewerfen, aber. Zusammen mit meinem virtuellen Freund. Das wäre voll super. Okay. Mein virtueller Freund könnte ja auch einen eigenen Twitter-Account haben. Und dann könnten wir die Polizei trollen. Es wird immer besser. Ja, die Frage ist jetzt nur, magst du dich gerade irgendwie so in die virtuelle Einsamkeit begeben? Wieso einsam? Ich habe dann ja jemanden. Ja, ich meine, ja, du hast dann die Also du hast vorgeschlagen, dass irgendwie erstmal zwei KIs miteinander sprechen können, damit man das matcht. Und dann kann man ja einfach auch so weitermachen, oder? Ich stelle mir gerade eine andere Frage. Das ist schön. Wenn du einen virtuellen Molly auf einen virtuellen Kopf wirfst. Ja. Und ihn triffst. Ja. Und quasi virtuelle Körperverletzung begehst. Ja. Gilt das dann schon als Cybercrime? Maybe. Dann wollen wir damit nichts zu tun haben. Ich glaube, an der Stelle müssen wir die Folge ganz dringend beenden. Hast du Angst? das Gesetz der Anziehung, weißt du, wenn wir jetzt quasi sowas proklamieren, dann ziehen wir ja quasi. Ich dachte, du hältst dieses ganze Mindset-Zeug für Mumpitz. Ja klar, aber wer die KI anzieht. Ja, aber wenn du mit der KI in einer Beziehung bist, dann kannst du die KI ja sogar ausziehen. Okay, das Gesetz der Ausziehung. Okay, ich sehe schon. Ja, aber also ich meine. Ja, dein Thema, du musst sagen, wann es zu Ende ist. Nee, ich entscheide das nicht. Noch. Ich entscheide hier gar nichts. Aber letzter Gedanke dazu. Also ich meine. Wenn Menschen schon einsam sind und allein und ihrem Keller hocken und nie eine Frau finden, behaupten sie zumindest von sich selber. Wäre das nicht tatsächlich eine Therapiemöglichkeit? Können wir nicht Incel-GPT vielleicht programmieren? Und dann für reiche Schnösel die auf Sylt sitzen, vielleicht noch Insel-GPT. Können wir auch machen. Aber ich meine, die kommen ja sowieso nie aus ihrem Keller raus. Und die haben ja auch, glaube ich, gar nicht mehr den Anspruch, dass da noch eine Frau außer Mutti manchmal in den Keller reinkommt. Aber vielleicht würden die ihren ganzen Hass nicht mehr ins Internet rotzen, wenn ihre virtuelle Lisbeth ihnen hin und wieder sagt, dass sie toll sind. Würden sie denn nicht trotzdem den Hass ins Internet nur halt in diese Lisbeth reinrotzen? Naja, aber die Lisbeth, da können wir noch eine Mindset-GPT hinterhängen. Vielleicht kann die ja langfristig auch an den Glaubenssätzen von den Jungs was ändern. Oh, okay, ich wollte gerade nur noch drauf raus, weil die Glaubenssätze sind ja dann immer noch, dass Frauen pfui sind. Und das müsste ja man dann ja irgendwie dann doch. Ja, also vielleicht ändert sich das ja tatsächlich schon im Kontakt zu echten virtuellen Frauen. Okay, es wird nicht besser. Zu echten virtuellen Frauen. Ja. Meinst du nicht? Nein. Warum nicht? Was ist denn eine echte virtuelle Frau? Naja, was ist eine echte virtuelle Frau ist, wir einigen uns beide darauf, dass es eine Frau ist. Also DateGPT einigt sich, InstallGPT einigt sich drauf, dass es eine Frau ist und Joachim vor InstallGPT einigt sich auch darauf, dass es eine Frau ist. Dann brauchst du aber Pronomen, um weiblich gelesen zu werden. Ja, Pronomen. Und Pronomen sind ja kein Konzept, an die Incels glauben, weil das ja wieder gegendert wäre. Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, warum die so darauf bestehen, dass es Geschlechter gibt und dann Pronomen ablehnen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich meine, wir können der Incel-Dings ja auch unserem Incel-GPT ja durchaus auch Pronomen geben. Ich glaube, das Konzept, was Incels von Geschlecht haben, ist einfach nur Geschlechtsteil. Die brauchen keine Pronomen. Penis ist aber auch eher ihn. Naja, aber es ist ganz einfach. Nationalspieler, Vagina, ist eine Frau. Nationalspieler, Penis, ist ein Mann. Das ist so die Inselwelt. Weißt du? Es gibt ja in Niederösterreich in der Zwischenzeit das Gesetz, dass du nicht gendern darfst. Ja. Da sagt dann also der eine Nationalspieler zum anderen, du hast immer einen Tampon, ich habe meine Tage. Ja. Ja. Ja, ja, das ist das Problem. Was ich mich jetzt an der Stelle frage, ist, woher die wissen, was Manuel Neuer in der Hose hat. Und wo ich das bitte auch nachgucken kann. Also erstens, es ist ganz bekannt, was Manuel Neuer in der Hose hat. Der hat meistens eine Coke Zero hinten in der Tasche. Ja. Und vielleicht ist er dann eben auch gar nicht Manuel Neuer. Vielleicht auch nur eine Simulation. Ja. Und was ist das eigentlich mit Skifahren und Sportlern? Dem Gedankensprung kann ich jetzt nicht mehr folgen. Naja, Manuel Neuer ist ja auch Skifahren gegangen. Ach, der Beinbruch. Genau. Und Michael Schumacher ist auch Skifahren gegangen. Ja. Dieter Althaus auch, aber der war kein Sportler. Ich würde sagen, Dieter Althaus ist auch Skifahren. Was ist das eigentlich mit Deutschen und Skifahren? Was ist das eigentlich mit reichen Leuten und Skifahren, ist die richtige Frage. Ja, das klären wir dann in der großen Skifahrfolge. Das machen wir. Gut. Möchtest du... Weil Skifahren ist das Lebendste. Gut. Möchtest du zum Thema KI und Dating noch was beitragen? Nein. Gut. Vielleicht möchten unsere Elite-Wombatantinnen und Wombatanten ja mal erzählen, ob sie schon ausprobiert haben, irgendwie Incels zu daten und einfach so ein ChatGPT-Prompt dahinter zu klemmen. Oder habt ihr euch schon mit einer KI getroffen? Oder wurdet ihr schon mal mit einem KI-Bild getrollt? Oder ja. Habt ihr gedacht, das Bild von Jason Statham ist eigentlich ein KI-Bild? Genau, also das würde mich tatsächlich interessieren, ob das schon passiert. Ich kenne das nur vom Hörensagen und freue mich da über Erfahrungsberichte. Wir müssen ja hier auch mal wieder ein bisschen Content generieren für unsere Dating-Folgen. Da brauchen wir auch so User-Generated-Zeug und so. Oder wir lassen uns von der KI da virtuelle Erfahrungsberichte schreiben. Gut, dann würde ich sagen... Ich habe nichts mehr zu sagen. Du darfst gerne abmoderieren. Ich bin raus und tschüss. Liebe Leute, wenn ich irgendwann irgendwo nochmal ein Fake-Profil mit meinen Bildern entdecke, dann gibt's Doppelschimpfe, weil erstens nicht nett und zweitens, warum seid ihr so blöd und könnt keine KI bedienen? Macht's gut. Ciao.